Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer iOS App und zwar Obscura, um genau zu sein Apostroph Obscura. Auf die App bin ich gestoßen, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, durch die eine Vrindt-Foto-Podcast-Folge, wo dort über Smartphone-Fotografie oder Fotografieren mit dem Smartphone geredet wurde. Und entweder der Holgi oder Chris Marquardt, ich weiß es nicht mehr, haben da, glaube ich, die App Obscura empfohlen. Ist eine Gratis-App. 3,6 Megabyte groß, Version 1.0.1 liegt vor und die Sprache ist Englisch, was dem Ganzen aber keinen Abbruch tut. Das letzte Mal aktualisiert wurde sie am 31.08.2011. Wer weiß, oder wir alle wissen, was in der Zwischenzeit passiert ist und somit ja, weiß man, es gibt weder eine Anpassung an iOS 7 bzw. iOS 8 bzw. bald iOS 9, noch gibt es eine Anpassung an das iPhone 6 oder 6 Plus. Das ist schade, tut aber dem Funktionsumfang oder das, was die App machen soll, keinen Abbruch. Und das, was sie macht, das macht sie wirklich gut. Sie ist nämlich dafür da, Fotos zu zensieren. Ihr kennt das vielleicht irgendwie, ihr macht ein Foto und wollt es irgendwie bei, keine Ahnung, Instagram oder sonst was reinstellen oder Flickr oder so und wollt aber zum Beispiel wenn ein Auto drauf ist, das Kennzeichen maskieren, dass man, das Kennzeichen halt nicht sieht. Das kann man natürlich irgendwie machen, mit Schwarz rübermalen oder es gibt sicherlich auch andere Apps, die das machen können, aber Obscura hat diesen typischen Blur-Effekt oder auch einen Balken, den man rüberpacken kann, was man manchmal so kennt, was über Augen liegt. Und damit könnt ihr, das könnt ihr einfach auswählen und dann die betreffende Stelle im Bild könnt ihr das Geblurrte größer oder kleiner machen und die betreffende Stelle im Bild maskieren, dass man sie nicht sieht, beziehungsweise dass es halt so verpixelt ist, dass man ja eigentlich wirklich nichts sieht. Innerhalb der App könnt ihr dann auch noch es irgendwie zu Tumblr teilen, zu Twitter, zu Facebook. Ich persönlich habe das noch nicht ausprobiert. Ob das wird ja wahrscheinlich nicht auf das Share-Sheet zugreifen können, sondern ich speichere das Bild dann einfach und nutze das. Ich weiß nicht genau, ob es andere Apps gibt, die das machen. Ich würde davon ausgehen. Aber ich habe noch keine gefunden, wo ich die nur dafür ist unter iOS und die das vor allen Dingen so einfach macht und so schnell und so gut. Und da sehe ich auch über die nicht vorhandene Anpassung und das inzwischen in meinen Augen ziemlich schreckliche iOS 6 und 5 und 4 und was man davor hatte, Design, darüber sehe ich hinweg. Trotzdem, vielleicht kommt ja irgendwann nochmal, man soll die Hoffnung hier nicht aufgeben, eine aktualisierte Version der App. Ich persönlich würde mich doch sehr darüber freuen. Ja, trotzdem, Download-Empfehlung meinerseits für Apostroph Obscura. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.